Die chinesische Zeitung Huangchu Shibao und ein amerikanischer Fernsehsender berichteten am 25. und 27. Juli konkret darüber, dass in Pyongyang nach der grandiosen Konzeption der Partei der Arbeit Koreas das Naturmuseum und der zentrale zoologische Garten eigenartig gebaut wurden. Auch der Satellitenfernsehsender Phoenix und die Zeitung Dagungbao in Hongkong, China stellten mit den Fotos die beiden Objekten vor.